People put a huge amount of energy into playing games on computers. Gamen, daddeln, zocken. Die Menschen stecken eine Menge Energie und Zeit in Computerspiele. Warum soll man das nicht nutzen, instrumentalisieren, sagt David Baker von der Universität Washington in einem Tutorial für das Spiel. Folded ist eines von 50 Games in der Karlsruher Schau, die man, so Kurator Stefan Schwingeler, auch selber spielen kann und soll. Folded heißt Falte es. Folded ist ein Puzzlespiel und man muss Proteine falten. Der Clou, die Pointe an dem Spiel ist, dass diese Proteine echt sind. Das heißt also, wenn ich die Puzzles löse, dann trage ich dazu bei, wie die Forschung der University of Washington weiter vorangetrieben werden kann. 2008 kam Folded in einer ersten Version ins Netz. Aktuell indes konnten Tausende von Usern, die einfach nur ein etwas komplexeres Tetris an der Oberfläche bedienen, ein Protein des Virus entschlüsseln. Sie schafften es innerhalb von 3 Wochen. Wissenschaftler hätten dafür wohl mehrere Jahre gebraucht, wurde in internationalen Nachrichten kommentiert. Crowdsourcing sei jetzt auch wissenschaftliche Methode. Und User würden so Teil eines Computerprogramms. Das Phänomen ist als Citizen Science bekannt, also Bürgerwissenschaften. Und wenn man diese Aufgaben, die teilweise dröge und trocken sind, Proteine falten, wer macht das schon gerne, wenn man diese Aufgaben in ein Computerspiel kleidet, also Gamification damit betreibt, dann wird das natürlich attraktiver, es entwickelt sich ein Ehrgeiz etc. Beim Joghurt in der Mittagspause mal eben die Menschheit vorangebracht. Bürgerwissenschaften also, ein neues Game-Genre, meint Stefan Schwingeler, der unlängst die erste deutsche Dissertation vorgelegt hat zu dem Thema Kunstwerk-Computerspiel. Mutmaßlich, das sagen auch andere Medienwissenschaftler, sei das Computerspiel mit breit schillerndem Potenzial das Kunstwerk des 21. Jahrhunderts, so wie der Film das des 20. Computerspiele zu reduzieren sozusagen auf ihre Schönheit bedeutet, nur an der Oberfläche zu kratzen. Das künstlerische Moment liegt in der Tatsache, dass sie interaktiv sind. Man kann zum Beispiel auch ein Computerspiel als propagandistisches Instrument einsetzen, wie das Spiel America's Army zeigt, also ein Ego-Shooter, den die US-Regierung in Auftrag gegeben hat. Squad, move out. Während Stefan Schwingeler erläutert, haben wir Level 1 von America's Army vielleicht schon überlebt. Ein Ballerspiel mit jeder Menge kitschigem US-Patriotismus. Ja, es ist sogar mehr als das. Es ist nämlich ein Rekrutierungswerkzeug für die vor allem Jugendlichen, die da ganz klar anvisiert sind. Als korrespondierendes Global Game bespielt Stefan Schwingeler die Konsole daneben mit Under Siege, einem ähnlich plakativen Niedermetzelspiel von dem syrischen Verlag Dar al-Fikr. Wir sind Palästinenser und sammeln Punkte für tote Israelis. Wenn man das Computerspiel als ein globales Phänomen betrachte, so der Medienwissenschaftler, müsse man eben auch zur Kenntnis nehmen, dass an verschiedenen Orten anders simplifiziert werde auf Gut und Böse. Man kann spielerisch leicht dem historischen persischen Schah helfen, den ersten gewählten Präsidenten des Iran zu beseitigen oder Flüchtlingsboote im Mittelmeer versenken. Die meisten Global Games in der Schau stammen von Underground-Entwicklern, sind bitterböse in ihrem Sarkasmus und werfen, auch so kann man interpretieren, die Frage auf, ist zum Beispiel internationale Realpolitik mit Flüchtlingen nicht auch real sarkastisch? Das Serious Game als Begriff ist paradox. Das ernste Spiel, aufklärerische Spiele, die im Sinne auch von Change, also sozialen Wandel, herbeiführen wollen. Ein Beispiel ist Phone Story von Paolo Pedercini, ein italienischer Entwickler, der ein Spiel für das iPhone gemacht hat. Und dieses Spiel zeigt die Produktionsprozesse und Bedingungen dieses iPhones. Wir zwingen Sklaven, nach seltenen Erden zu schürfen oder fangen Arbeiter auf, die sich in Selbstmordabsicht von chinesischen Fabriken stürzen, und zwar auf einem iPhone spielend. Eigentlich müsste man, nachdem man das Spiel gespielt hat, im Sinne eines Verfremdungseffekts oder einer Bewusstwerdung das Telefon direkt aus der Hand legen. Das ist brisant. Apple hat dieses Spiel verboten im App Store und zensiert. Phone Story beruht auf echten Recherchen über die die Produktionsbedingungen des Mobiltelefons. Das Computerspiel ein potenziell machtvolles Medium, wenn die User denn tatsächlich ihr Verhalten ändern. Die Emanzipationsgeschichte des Mediums, diese Diskussion über seinen Wert oder ob Ego-Shooter linear Amokläufe bewirkten, das müsse man jetzt auch mal abhaken, sagt Stefan Schwingeler. Und das ist der große Eindruck. Bei den Global Games kommt man auf ein neues Level.